Sanctus Sanctus. Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt coeli et terra majestatis gloriae tuae. Allmächtiger Gott, wirst du mich wirklich segnen? Oder wird dein Zorn mich in dem Augenblick zerschmettern, in dem mir die Papstkrone aufgesetzt wird? Annuntio vobis gaudium magnum. Ich verkünde euch große Freude. Habemus Papam. Wir haben einen Papst. Seine Eminenz, den hochwürdigsten Herrn, Johannes Anglicus. Ein Mädchen. Ja, und ein gesundes und kräftiges obendrein. Wie wollt ihr sie nennen? Johanna. Sie soll Johanna heißen. Ein Mädchen. Also war alles für die Katz. Per mulierem culpa successit. Durch eine Frau entstand die Sünde.